Abstammungsgeschichten. Ängste wie die von Heraklits Freunden waren damals sehr verbreitet. Trotzdem brachen immer wieder Menschen zu langen Seereisen auf. Nicht nur von Ephesos nach Karthago, sondern zu ganz unterschiedlichen Zielen. Das wissen wir, weil Geschichten und Gedichte gefunden wurden, in denen die Reisenden über ihre Erlebnisse berichten. Außerdem haben wir die Wracks einiger Schiffe geborgen. 1982 wurde ein solches Schiff vor der türkischen Küste entdeckt, in der Nähe des Ortes Uluburun, nicht weit von Ephesos entfernt. Ein junger Fischer, er hieß Mehmet Çakır, tauchte im Meer nach Schwämmen, als er plötzlich ein paar seltsame Objekte auf dem Meeresgrund erspähte. Er informierte den Direktor des örtlichen Archäologiemuseums, der sofort ein Team von Unterwasserarchäologen losschickte. Die Taucher nahmen den Ort genauer unter die Lupe und entdeckten in fast 50 Metern Tiefe das antike Schiff und außerdem alle möglichen fantastischen Schätze. Als das Uluburun-Schiff sank, war es mit 10 Tonnen Kupfer und 1 Tonne Zinn beladen. Das Kupfer stammte hauptsächlich von der nahen Insel Zypern und der Zinn teilweise aus Usbekistan, was tausende Kilometer entfernt liegt. Außerdem befanden sich Werkzeuge und Waffen an Bord, Sicheln, Meißel, eine Säge, eine Pflugschar, Pfeil und Speerspitzen, Streitkolben, Dolche, 4 Schwerter und 2 Äxte. Dazu noch Ebenholz aus Afrika, ein Stück Elefantenstoßzahn, ein paar Straußeneier und mehr als 1 Dutzend Nilpferdzähne. Auch Überreste von Lebensmitteln fanden die Archäologen. Oliven, Feigen, Mandeln, Nüsse, Weintrauben, Granatäpfel und Gewürze wie Koriander, Kümmel und Sumach. Und dann hatte das Schiff auch noch jede Menge Schmuck geladen. Goldanhänger, Silberarmbänder, Ringe aus Muscheln, Bernstein und Glasperlen, 2 Kosmetikdöschen aus Elfenbein, einen Schildkrötenpanzer, der als Resonanzkörper für eine Laute gedient hatte, und eine Trompete, die aus einem Nilpferdzahn geschnitzt war. Die Archäologen brauchten mehr als 22.000 Tauchgänge, um all die spannenden Funde zu bergen. Tauchen nach antiken Schätzen? Das klingt nach einem Traumjob, oder? Aber warum ist das Uluburun-Schiff überhaupt gesunken? Schuld waren jedenfalls weder einäugige Riesen noch singende Sirenen, sondern wahrscheinlich ein Sturm. Damals war die Welt noch ganz schön gefährlich, auch ohne Ungeheuer. Schniefnase und Rotschopf hatten nicht umsonst Angst vor dem Reisen. Und selbst Heraklit war etwas nervös, als er die Theseus, das Schiff seines Vaters, schließlich betrat. »Was ist los, Heraklit?« fragte ein junger Matrose namens Jason. Er war nur wenig älter und trug einen auffälligen goldgelben Schafspelzmantel. »Hast du Angst?« »Natürlich nicht«, Heraklit setzte seine unerschrockenste Miene auf. »Es ist normal, Angst zu haben«, versicherte ihm Jason. »Auf meiner ersten großen Reise habe ich vor Angst nur so geschlottert.« »Wirklich?«, fragte Heraklit erstaunt. Er hatte Seeleute immer für absolut furchtlos gehalten. »Natürlich«, antwortete Jason. »Man hatte mir vorher erzählt, die Welt sei voller Drachen, Hexen und Piraten, und wenn der Zyklop mich nicht fressen würde, dann würden es die Fremden tun.« »Und stimmte irgendetwas davon?« fragte Heraklit. »Einiges. Zyklopen und Hexen gibt's zwar nicht, dafür habe ich in der Fremde ein paar gefährliche Typen getroffen, die mich ausrauben und umbringen wollten. Aber ich habe auch sehr nette Menschen kennengelernt. Sie zählen inzwischen zu meinen besten Freunden. Ein paar von ihnen segeln sogar hier auf der Theseus mit.« »Was?« Heraklit blickte sich misstrauisch um. »Du meinst die anderen Matrosen?« »Ja, sie stammen nicht alle aus Ephesos. Das hier zum Beispiel ist mein Freund Ödipus. Er kommt aus Theben.« »Was ist das denn für ein Name, Ödipus?« brummte Heraklit. »Frag lieber nicht«, sagte Ödipus. »Meine Mutter hat mich nach einem alten König aus einem Theaterstück benannt, das ihr gefallen hat.« »Echt?« staunte Heraklit. »Ich habe mal ein Stück über Theben gesehen, in dem ein Drache vorkam.«